Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. So, dann ein herzliches Willkommen zur Sandy Eve Show. Heute am Petra, darf ich dich fragen? Hallo. Mir fiel gerade nicht ein, welcher Tag heute ist. Daher die Petra Lunderwerk, wie es angekündigt war, heute mit dem Studio, mit ihren Freunden. Und die Petra ist direkt mit hier am Mikrofon, um ihre Freunde mal vorzustellen. Hallo. Ja, Petra, es ist schön, dass du heute da bist und wir haben ja hier ordentlich aufgebaut. Es ist ja jetzt nicht nur Vinyl heute am Start, sondern wir haben ja auch ein wenig mehr zu bieten. Das ist ja Premiere fast schon, will ich sagen. Für Dresden möglicherweise ja. Also mit uns auf jeden Fall zusammen. Da würde ich gleich mal vorstellen und zwar der Tobias Schmidt aus Frankfurt Main von dem Projekt Suspicion Breeds Confidence. Der Tobias macht Live-Elektronik heute. Dann haben wir noch den Aiden Mark an der Gitarre. Auch aus Frankfurt, ursprünglich aus Liverpool. Ja, und wir hoffen, dass es euch heute gefallen wird. Ja, ich hoffe auch. Also mir gefällt es jetzt schon. Ja, ich bin Rick. Hagen fehlt heute leider. Der steht im Stau bei Erfurt. Und ich wünsche ihm ein sonniges Wetter in seinem Auto. So, ja genau, die nächste Stunde für euch, Sandy Eve Show auf Coloradio und wir werden die Band, will ich was sagen, in dieser Stunde auch nochmal näher vorstellen, Petra Lunderwerk und ihre Freunde und ich sag mal Sound ab.

Thank you. So, und da wollen wir doch die Künstler jetzt nochmal zu Wort bitten. Sind jetzt alle am Mikrofon vertreten. Nochmal hallo und danke, dass ihr heute da seid. Danke, auch. Unser Vergnügen. Ja, und für diejenigen, die jetzt vielleicht das eingeschaltet haben, wie auch immer, stellen wir euch nochmal kurz vor. Die Petra Lunderberg. Ja, hallo, ich bin die Petra Lunderberg. Der Eden und der Tobias. Genau. Genau. Wie nennt ihr euch eigentlich als Combo? Wenn ich Combo sagen darf. Oder Band? Nach diesem Wochenende die lustigen Möpse, aber das ist nicht wirklich offiziell. Bisher lief das alles unter der Subsumierung unserer Einzelnamen. Genau. Okay, und da würde ich euch noch kurz bitten, eure Instrumente oder die Art und Weise, wie ihr die Musik hier präsentiert, kurz vorzustellen. Wer möchte anfangen? Ich muss scheinbar anfangen, nachdem die gute Petra durch das halbe Studio rennt, um nicht mehr am Mikrofon zu stehen. Ich benutze einen Computer heute mit einem Controller und diversen Plugins. Das ist bei mir relativ variabel und das letzte Mal habe ich mir auch, was heute in der Konstellation nicht möglich ist, irgendwie das Zeug geschnappt, was aus den Plattenspielern kommt und habe es weiterverarbeitet, aber heute ist es einfach clean dazu. Okay, und Eden, du spielst hier mit, sagt man Gitarre dazu, oder? Ja, es ist ungefähr eine Gitarre, Schrott Guitars 1965, und es geht durch ein paar Effects-Pedals und ein Wah-Wah, und ja, the problem ist, dass man weiß nicht genau, was kommt, also deswegen ist es immer unbestimmt und manchmal auch außer Control. Ich würde sagen, das macht ja genau das Interessante aus. Das passt ja auch gut zur Musik, wobei die Musik natürlich durchgeplant ist. Es ist ja auch mal eine andere Art Musik. Es ist bei mir völlig ungeplant. Aber es hört sich interessant an. Kontrollierte Chaos. Das Problem für mich ist, ich kann nicht herausidentifizieren, was von wem kommt. Also es klingt auch fast schon so, als wäre alles von Platte, weil ich würde es eher als Elektroniker experimentell bezeichnen. Und ihr spielt ja praktisch zu dem fertigen Stück von Platte ja noch was obendrauf. Und für den Hörer schon schwer zu identifizieren, was eben von dem Einzelnen noch kommt. Mitleid, weil es ist oftmals schwer für mich zu identifizieren, was passiert und woher es kommt. Habe ich das gerade gespielt oder Tobias oder Peter? Ja, aber schon sehr interessant. Und wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, genau sowas zu machen? Ja, da kann ich ja mal was dazu Petra sagen. Petra kam mit Platten an. Und genau, ich hab den Eden in Frankfurt kennengelernt und Eden meinte, ach, also wir sind ins Gespräch gekommen und er meinte, ja, wir haben da eine Radioshow spiele mit Tobias Schmidt Sonntag und komm doch einfach mal vorbei und so ist das eigentlich zustande gekommen. Das heißt, ich habe Platten eingepackt, das erste Mal war improvisiert, wir haben erstmal geschaut, wer macht überhaupt was, wer bringt hier was mit und so weiter und so fort. So okay, und wie vielte Session ist das heute? Das ist jetzt der dritte Gig. Das ist dieser Konstellation. In dieser Konstellation. Okay, gibt es schon Pläne, wie das weitergehen soll? Ach, da improvisieren wir. Der nächste Stopp ist Rotterdam. Genau. Stimmt, Rotterdam, ja genau, der nächste Stopp. Und ihr seid jetzt auch, wie ich sagen, fast verstreut. Tobias, du bist Frankfurt am Main? Genau. Eden, du kommst aus? Ich bin Briten also. Meine Heimstadt ist Liverpool. Liverpool ist sehr interessant. Man hört es ja, also du sprichst schon ein gutes Deutsch. Man verständlich wie ein Deutscher, aber man hört den Akzent. Ich spreche auch übrigens gutes Deutsch. Als Muttersprachler. Ja, und Petra, du bist ja ursprünglich, wenn man mal so vorstellen möchte. Ich bin ursprünglich aus Bautzen. Ach, wohne jetzt seit 9 Jahren hier in Dresden, also heimisch, richtig. Ich hatte das immer ein bisschen verwechselt mit einer Frankfurt-Tour, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, und bei dir geht es ja demnächst nach Rotterdam. Das ist richtig. Genau. Wir ziehen um. Da hat man schon drüber gesprochen. Von daher eben auch musikalisch ganz neue Wege und eventuell auch mit Elektronika. Ich hoffe. Also das ist auf jeden Fall das, was ich machen möchte und... Ich hoffe, dass das auch mit den Jungs mal wieder klappt in der Konstellation. Also schauen wir mal. Und da du ja die klassische DJ bist, wo gibt's dich denn so zu hören? Es wäre schön, wenn demnächst vielleicht lokal hier in Dresden, in Frankfurt. Und ansonsten schauen wir mal. Mit der Art Musik oder präsentierst du noch andere Sachen? Schon mit der Art Musik, genau. Okay. Ja, da muss ich schon wieder an die Turntables, weil sie macht hier wirklich live. alle anderen auch. Und ich würde sagen, zurück an die Instrumente. Danke für dieses kurze Interview und ich melde mich dann später nochmal kurz vor Schluss bei euch. Viel Spaß weiterhin. We'll be right back. es neigt sich dem Ende. 4 Minuten sind es noch, dann ist diese wunderschöne Stunde auch schon wieder vorbei. Und ihr seid entlassen in das Sonntagabendwochenende. Ja, das Wochenende ist ja schon fast wieder rum. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Das war die Sunday Eve Show mit Petra Lunderberg and Friends. Heute Elektronika vom Feinsten. Alles live natürlich. Und wer das Ganze noch einmal hören möchte, auf myspace.com/Sunday Eve Show gibt es dann in den nächsten Wochen den Mitschnitt zum Download. Ich denke in 2 Versionen, einmal mit Interview und einmal Music pur, ohne das ganze Gelaber von uns. Und die nächste Sunday Eve Show in einem Monat, jeweils am 3. Sonntag von 17 bis 18 Uhr. Wer mich nochmal als DJ hören möchte, nächste Woche ab 23 Uhr in der Choralle. Ich bedanke mich, lebt wohl, bis zur nächsten Show.